Erster, die Anführer der Leviten kommen zu Eliasa und Josua. Sie sprechen mit den anderen Anführern von Israel. Zweiter, sie sagen, Gott hat durch Mose einen Befehl gegeben. Wir brauchen Städte zum Wohnen und Land für Tiere. Dritter, die Israeliten geben den Leviten diese Städte. Gott hat es so befohlen. Sie geben auch Land dazu. Vierter, das Los entscheidet für die Familie Kahat. Die Söhne von Aaron bekommen 13 Städte von Juda und Benjamin. Fünfter, die anderen Leute von Kahat bekommen 10 Städte. Diese kommen von Ephraim, Dan und Manasse. Sechster, die Familie Gerson bekommt 13 Städte. Diese kommen von Issachar, Asser, Naphtali und Manasse. Siebter, die Familie Merari bekommt 12 Städte. Diese kommen von Ruben, Gad und Sebulon. Achter, die Israeliten geben den Leviten diese Städte durch das Los. Gott hat das durch Mose gesagt. Neunter, hier sind die Namen der Städte von Juda und Simeon. Zehnter, die Söhne von Aaron aus der Familie Kahat sind zuerst dran. Elfter, sie bekommen die Stadt Hebron im Gebirge Juda. Dazu gehört auch das Land für die Tiere. Zwölfter, aber die Felder und Dörfer gehören Kaleb. Er ist der Sohn von Jephunne. Dreizehnter, die Söhne von Aaron bekommen Hebron. Das ist eine Stadt für Schutz. Sie bekommen auch Libna. 14. Sie bekommen Jatir und Esthemoa mit ihrem Land. 15. Sie bekommen Holon und Debir mit ihrem Land. 16. Sie bekommen Asan, Jutta und Bethsemes. Das sind 9 Städte von diesen 2 Stämmen. 17. Vom Stamm Benjamin bekommen sie Gibeon und Geba. 18. Sie bekommen auch Anatot und Almon. Das sind 4 Städte. 19. Die Priester aus der Familie Aaron haben insgesamt 13 Städte. 20. Die anderen Leute von Kahat bekommen Städte vom Stamm Ephraim. 21. Sie bekommen Sichem im Gebirge. Das ist eine Stadt für Schutz. Sie bekommen auch Geser. 22. Sie bekommen Kibzheim und Bethhoron. Das sind 4 Städte. 23. Vom Stamm Dan bekommen sie Eltheke und Gibbeton. 24. Sie bekommen Ayalon und Gatrimmen. Das sind 4 Städte. 25. Vom halben Stamm Manasse bekommen sie Tanach und Chiplim. Das sind 2 Städte. 26. Die restliche Familie Kahat hat insgesamt 10 Städte. 27. Die Familie Gerson bekommt Städte von Manasse. Sie bekommen Golan und Besterah. 28. Vom Stamm Issachar bekommen sie Kision und Dabarat. 29. Sie bekommen Jarmut und Enganim. Das sind 4 Städte. 30. Vom Stamm Asser bekommen sie Misial und Rehob. 31. Sie bekommen Helkat und Rehob. Das sind 4 Städte. 32. Vom Stamm Naphtali bekommen sie Kedes. Das ist eine Stadt für Schutz. Sie bekommen auch Kartan. 33. Die Familie Gerson hat insgesamt 13 Städte. 34. Die Familie Merari bekommt Städte von Sebulon. Sie bekommen Jognim und Karta. 35. Sie bekommen Dimna und Naalal. Das sind 4 Städte. 36. Vom Stamm Ruben bekommen sie Beza. Das ist eine Stadt für Schutz. Sie bekommen auch Jaza. 37. Sie bekommen Kedemot und Mephat. Das sind 4 Städte. 38. Vom Stamm Gad bekommen sie Ramot. Das ist eine Stadt für Schutz. Sie bekommen auch Mahanaim. 39. Sie bekommen Hesbon und Jesa. Das sind 4 Städte. 40. Die Familie Merari hat insgesamt 12 Städte. 41. Die Leviten haben insgesamt 48 Städte. Diese Städte liegen überall in Israel. 42. Zu jeder Stadt gehört auch Land für die Tiere. 43. Gott gab Israel das ganze Land. Er hat es ihren Vätern versprochen. Sie wohnen jetzt dort. 44. Gott gab ihnen Ruhe. Kein Feind konnte sie besiegen. Gott half ihnen gegen alle Feinde. 45. Gott hielt alle seine Versprechen. Alles wurde wahr, was er Israel sagte.